Der Vorwurf, Gutverdiener würden sich der Solidarität der gesetzlichen Sozialsysteme entziehen, ist nach Ansicht des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft